Erster, die Anführer der Leviten gingen zu Eliasar, dem Priester. Sie gingen auch zu Josua, dem Sohn von Nun. Und sie gingen zu den Anführern der israelitischen Stämme. Zweiter, sie sprachen in Silo im Land Kanaan. Sie sagten, Jahwe hat Mose gesagt. Er soll uns Städte zum Wohnen geben. Auch Land für unser Vieh soll er uns geben. Dritter, die Israeliten gaben den Leviten Städte. Sie gaben auch Land für Tiere. Das war, wie Jahwe es wollte. Sie gaben es von ihrem eigenen Land. Vierter, sie losten für die Familien der Kahatiter. Aarons Nachkommen waren Priester. Sie bekamen 13 Städte. Diese Städte waren von den Stämmen Juda, Simeon und Benjamin. Fünfter, die anderen Nachkommen Kahats bekamen 10 Städte. Diese Städte waren von den Stämmen Ephraim, Dan und dem halben Stamm Manasse. Sie bekamen sie durch das Los. Sechster, die Nachkommen Gersens bekamen 13 Städte. Diese Städte waren von den Stämmen Issachar, Asser und Naphtali. Auch vom halben Stamm Manasse in Basan. Sie bekamen sie durch das Los. Siebter, die Familien der Nachkommen Merares bekamen 12 Städte. Diese Städte waren von den Stämmen Ruben, Gad und Sebulon. Achter, die Israeliten gaben den Leviten diese Städte. Sie gaben auch Land für Tiere. Sie taten es durch das Los. Jahwe hatte es Mose gesagt. Neunter, die Stämme Juda und Simeon gaben diese Städte. Sie nannten die Städte beim Namen. Zehnter, die Nachkommen Aarons waren von den Kahatiter-Familien. Sie bekamen zuerst Städte. Das Los fiel zuerst auf sie. Elfter Mann gab ihnen die Stadt Arba. Arba war der Vater von Enak. Die Stadt hieß Hebron. Sie lag im Gebirge Juda. Sie bekamen auch Land für Tiere ringsherum. Zwölfter, die Felder und Dörfer der Stadt gaben sie Kaleb. Kaleb war der Sohn von Jefunne. Das war sein eigenes Land. Dreizehnter, den Nachkommen Aarons gaben sie Hebron. Das war eine Stadt, wo Mörder Schutz finden konnten. Sie bekamen auch Land für Tiere. Sie gaben ihnen auch Libna mit Land für Tiere. Vierzehnter, sie gaben ihnen Jatir mit Land für Tiere. Und Esthemoa mit Land für Tiere. Fünfzehnter, sie gaben ihnen Holon mit Land für Tiere. Und Debir mit Land für Tiere. Sechzehnter, sie gaben ihnen Asan mit Land für Tiere. Und Jutta mit Land für Tiere. Und Beth-Semes mit Land für Tiere. Das waren 9 Städte von diesen 2 Stämmen. Siebzehnter, vom Stamm Benjamin bekamen sie Gibeon. Dazu Land für Tiere. Und Geba mit Land für Tiere. Achtzehnter, und Anatot mit Land für Tiere. Und Almon mit Land für Tiere. Das waren 4 Städte. Neunzehnter, Aarons Nachkommen, die Priester, bekamen 13 Städte. Sie bekamen auch Land für Tiere. Zwanzigster, die Familien der Kahatiter waren Leviten. Sie bekamen Städte durch das Los. Der Stamm Ephraim gab ihnen diese Städte. 21. Mann gab ihnen Sichem. Das war eine Stadt, wo Mörder Schutz finden konnten. Sie lag im Gebirge Ephraim. Sie bekamen auch Land für Tiere. Und Geser mit Land für Tiere. 22. und Kipzheim mit Land für Tiere. Und Beth-Horon mit Land für Tiere. Das waren 4 Städte. 23. vom Stamm, denn bekamen sie Eltheke. Dazu Land für Tiere. Und Gibbeton mit Land für Tiere. 24. und Ayalon mit Land für Tiere. Und Gadrimmen mit Land für Tiere. Das waren 4 Städte. 25. vom halben Stamm Manasse bekamen sie Tanach. Dazu Land für Tiere. Und Jiblim mit Land für Tiere. Das waren 2 Städte. 26. Die anderen Familien der Kahatiter bekamen 10 Städte. Sie bekamen auch Land für Tiere. 27. Die Familien der Gersoniter waren Leviten. Sie bekamen Golan in Basan. Das war eine Stadt, wo Mörder Schutz finden konnten. Sie bekamen auch Land für Tiere. Und Besterah mit Land für Tiere. Das waren 2 Städte vom halben Stamm Manasse. 28. vom Stamm Issachar bekamen sie Kisjon. Dazu Land für Tiere. Und Dabarat mit Land für Tiere. 29. und Jarmut mit Land für Tiere. Und Engane mit Land für Tiere. Das waren 4 Städte. 30. vom Stamm Asser bekamen sie Misial. Dazu Land für Tiere. Und Rehob mit Land für Tiere. 31. und Helkat mit Land für Tiere. Und Rehob mit Land für Tiere. Das waren 4 Städte. 32. vom Stamm Naphtali bekamen sie Kedes im Galil. Das war eine Stadt, wo Mörder Schutz finden konnten. Sie bekamen auch Land für Tiere. Und Hamoddor mit Land für Tiere. Und Kartan mit Land für Tiere. Das waren 3 Städte. 33. Die Familien der Gersoniter bekamen 13 Städte. Sie bekamen auch Land für Tiere. 34. Die Familien der Merariter waren die restlichen Leviten. Sie bekamen Jokneam vom Stamm Sebulon. Dazu Land für Tiere. Und Karta mit Land für Tiere. 35. und Dimna mit Land für Tiere. Und Naalal mit Land für Tiere. Das waren 4 Städte. 36. vom Stamm Ruben bekamen sie Beza in der Steppe. Das war eine Stadt, wo Mörder Schutz finden konnten. Sie bekamen auch Land für Tiere. Und Jaza mit Land für Tiere. 37. und Kedemot mit Land für Tiere. Und Mefat mit Land für Tiere. Das waren 4 Städte. 38. vom Stamm Gad bekamen sie Ramot in Gilead. Das war eine Stadt, wo Mörder Schutz finden konnten. Sie bekamen auch Land für Tiere. Und Mahanaim mit Land für Tiere. 39. und Hesbon mit Land für Tiere. Und Jesa mit Land für Tiere. Das waren insgesamt 4 Städte. 40. Die Familien der Merariter waren die restlichen Leviten. Sie bekamen 12 Städte. Sie bekamen sie durch das Los. 41. Die Leviten bekamen insgesamt 48 Städte. Diese Städte waren im Land der Israeliten. Sie bekamen auch Land für Tiere ringsherum. Das galt für alle diese Städte. 42. Jede dieser Städte hatte auch Land für Tiere ringsherum. Das galt für alle diese Städte. 43. Jahwe gab Israel das ganze Land. Er hatte es ihren Vätern versprochen. Die Israeliten nahmen das Land. Sie wohnten dann dort. 44. Jahwe gab ihnen überall Frieden. Er hatte es ihren Vätern versprochen. Keiner ihrer Feinde konnte sie besiegen. Jahwe gab ihnen Macht über alle ihre Feinde. 45. Jahwe hatte den Israeliten viele Dinge versprochen. Keines dieser Versprechen wurde nicht wahr. Alles, was Jahwe sagte, wurde wahr.